Kundgabennummer 6359 vom 19.09.1955. Der schmale und der breite Weg. Der Weg, den ihr geht auf Erden, kann herrlich, bequem und freudenreich, aber auch mühselig und schwierig für euch sein. Und zumeist wählet ihr den leichten, ebenen Weg und genießet alles, was euch dieser Weg an Freuden und Genüssen bietet. Ihr schrecket vor dem schmalen Weg, der mühselig ist, zurück, und ihr fraget nicht nach dem Ziel des Weges, den ihr beschritten habt. Es genügt euch, für den Augenblick die Herrlichkeiten genießen zu können, die der breite Weg euch verspricht. Aber ihr denket nicht daran, wohin er führt, doch immer wieder zweigen schmale Wege davon ab. Und immer stehen an diesen Abzweigungen Boten, die euch rufen und ermahnen, jene Wege zu gehen, die zwar nicht eben sind, sondern einen Aufstieg erfordern, weshalb ihr Kraft anwenden müsstet, um den Aufstieg zu bewältigen. Die Boten verheißen euch aber auch ein herrliches Ziel. Sie versichern es euch, dass ihr die Mühseligkeiten des Weges nicht vergeblich auf euch nehmet, dass euch das Ziel reichlich entlohnen wird für alle Mühsal, für alle Verzichtleistungen, die dieser schmale Weg von euch forderte. Immer wieder habt ihr Gelegenheit, die breite Straße zu vertauschen, denn immer wieder begegnet ihr diesen Boten, die euch warnen, euren Weg fortzusetzen und euch zu locken suchen auf den Weg, der nach oben führt. Ihr müsstet ihnen Gehör schenken, ihr müsstet euch ernstlich besinnen, dass ihr euch in einer Gefahr befindet, wenn ihr unbeirrt den Weg weiter verfolgt, der niemals zur Höhe führen kann, weil er keine Anstrengungen von euch fordert, wenn er scheinbar eben dahin geht, aber immer mehr abwärts zur Tiefe führt. Ihr müsstet selbst bedenklich werden, wenn euer Erdenleben stets euch Erfüllung eures Verlangens bringt. Denn ihr müsstet es euch eingestehen, dass es immer nur weltliche Freuden sind, die ihr begehret und euch schaffet. Freuden, die vergehen wie Traumgebilde, von denen euch nichts Wertvolles zurückbleibt. Vielmehr in euch eher ein Gefühl der Schalheit und des Unbehagens zurücklassen, wenn ihr ernstlich mit euch selbst ins Gericht geht. Die Straße, die ihr wandelt, ist wohl von blumenreichen Hecken eingesäumt und ihr fühlet euch behaglich in solcher Gegend. Aber es ist nichts Echtes. Es sind nur Vortäuschungen und Verhüllungen, die euch das Dahinterliegende verdecken sollen. Und ihr würdet erschrecken, könntet ihr hindurchschauen und den Morast entdecken, den diese blumigen Hecken nur verbergen sollen. Die Wege aber, die aufwärts führen, erfordern das Überwinden von Unebenheiten. Und es ist nicht leicht, solche Wege zurückzulegen. Doch dem Wanderer winkt oben ein herrliches Ziel. Er sieht ein Licht über sich erstrahlen, das unvergleichlich wohltuend sich über ihn ergießt und das ihn alle Mühsal vergessen lässet. Und es weiß der Wanderer, dass dieses kein Blendlicht ist. Er weiß es, dass die wahre Heimat ihn erwartet, die ihm dann alle Herrlichkeiten bieten wird. Und er legt gern und freudig den mühseligen Weg zurück. Er achtet nicht der Beschwerlichkeiten, denn ständig empfängt er Kraft von oben. Und darum erreicht er auch sicher sein Ziel. Er kehrt zurück ins Vaterhaus, um selig zu sein und zu bleiben auf ewig. Amen.